Heiligabend, 14 Uhr. Die Weltraumaffen und ihre Gäste sind da. Ja, willkommen. Guten Nachmittag. Ja, ein frohes Fest. Einen guten heiligen Nachmittag. Prost. Hallo Grüezi zusammen. miteinander. Hat denn einer Schnee von euch? Hat jemand Schnee? Schnee. Regen. Regen, ne? Regenschnee. Nee, nur Regen. Nicht mal da auf den Bergen in der Schweiz irgendwie ist Schnee. Doch, doch. Also wir haben sogar hier unten bei uns im Tal Schnee und teilweise minus 5 bis 6 Grad. Also es ist alles weihnachtlich da. Ja. Die Schweizer haben immer alles, ne? Schokolade, Geld, Uhren, Schnee. Käse und Schnee. Schokolade ist gut. Ja, ist wieder Weihnachten und wir haben Gäste, wie ihr schon gehört habt, ist der Abi da. Den kennt ihr noch aus der großen Erfolgssendung. Ich weiß nicht mehr, wie der Titel des Streams war. So erfolgreich war sie. Ja. Außerdem ist der Tobi da. Das ist ja fast schon eine liebgewonnene Tradition zu Weihnachten. Hallo, Tobi. Ja, zu Weihnachten und wenn ich von der Stadt in irgendwelche Gender-Workshops geschickt Und last but not least ist der Sebastian heute zu Gast. Der besser bekannt wahrscheinlich aus unseren Streams als Homo Duplex. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung, fühle mich geehrt. Ach, gerne. Ebenso. Wir sind alle willkommen. Wir haben keine Beschränkungen. Ich will nur anmerken, wir sind hier alle wirklich sehr divers. Ja, das mag nur so aussehen, es sein, dass alles Kerle hier, ja, denen ich unterstellen würde, weiß zu sein, ja. Aber wir sind Das sehr ist doch mal divers. falsch. Ah, okay, wow, okay, hier. Immer dieses Whitewashing an Weihnachten hier. Ich habe auch einen weiblichen Anteil, glaube ich. Den haben wir ja alle. Mittelgroßen. Ja, Ja. eben. Mama Mammon. Divers, ne? Divers in sich ist man Aber sozusagen. wenigstens haben wir keine Debatte darüber, wer welches Gender Ja. hat. Ja. Ist doch mal gut. Ja, wozu auch? Weihnachtsmann hat Weihnachtsmann, dieses Problem leider Weihnachtsfrau. schon. Ist der Weihnachtsmann noch zeitgemäß? Oder wie war das? Sag mal, Moment mal, bevor wir damit anfangen. Preis, ist heute irgendein Tag außer Heiligabend? Welttag Ja, also nichts wirklich Säugetier? Erwähnenswertes, nein. Ja. 24. Dezember ist tatsächlich freigehalten. Kapitalismus Appreciation Day. Heute ist der, ja, Heilige Abend. Ich habe auch gerade gelesen, dass beim MDR, dass der Konsumismus dem Geist der Weihnacht wahrscheinlich mehr schadet als der Atheismus des Marxismus in der DDR. Das fand ich eine interessante These. Es Ja. geht ein Geist um in Europa, der weihnachtliche Geist. Fragt sich, ob der Konsumismus zu Weihnachten nicht auch irgendwie so ein bisschen wie soll man sagen, aus der Naturhistorie auch stammt, wo die Religionen eben herkommen, ne? Im Frühling mit der Fastenzeit, da war dann eben auch nichts zu essen da. Zu Weihnachten vielleicht irgendwie dann auch nochmal, ja, möglicherweise hat es damit irgendwas zu tun oder so. Also sowieso ein Naturereignis mit Sonne und so weiter, das sowieso. Aber da Ja, hat aber du musst ja auch sehen, dass ich Weihnachten irgendwie, also ich kenne Weihnachten und du wahrscheinlich auch, Mammon, oder die Älteren unter uns, die kennen Weihnachten auch noch ein bisschen anders. Also das ist schon explodiert in den letzten, sag ich mal, 30, 40 Jahren, so was den Extremkonsum angeht. Also dieses im August schon Lebkuchen in den Ja, ich Läden denke nur so, und diese alles Mögliche. Tradition, sich irgendwas zu schenken oder so, die wird ja älter sein als unser moderner Konsumismus sozusagen. Also, dass es ja früher irgendwie eine Tradition gab, die vielleicht Ja, aus was war irgendwas wohl gewachsen ist, zuerst ne? da? Was war wohl zuerst da? Die Geschenke oder der Konsum? Ja, Das aber Konsum, ne? wenn man sich auch anguckt, wie halt immer mehr Dinge halt eingeführt werden, also Ostergeschenke. Also früher gab es zu Ostern irgendwie ein paar Eier und gut war. Heute gibt es Ostergeschenke Ja, und solche Sachen. Valentinstag. Also die Industrie tut schon alles dafür, aus solchen Terminen was zu machen, wo sie Geld verdienen. Ja, weiß nicht, wäre vielleicht nochmal ein Forschungsgegenstand sozusagen, ob denn Weihnachten wirklich mit Beschenkung auch immer einhergegangen ist oder so. Naja, das dürfte ja von den Heiligen Drei Königen kommen. Ach so. Ja, stimmt eigentlich auch wieder. Myrrhe, Minze und Salbei. Da bin ich dann doch ganz, also lieber Konsum als Myrrhe, Minze und Salbei, wenn ich ehrlich bin. Das hat man wahrscheinlich früher konsumiert, ne? Myrrhe, Minze, Salbei. Gut, könnte man sich jetzt fragen zu der Jahreszeit, wieso und so. Klar, Salbei ist schon hilfreich. Ich muss aber sagen, das Gold würde ich nehmen. Ja, nur mindestens. Tja, ja, Coca-Cola hat den Weihnachtsmann ja auch sehr stark geprägt in der jetzigen Form, wie er visualisiert wird. Manche behaupten, Coca-Cola hätte den Weihnachtsmann erfunden, aber das geht zu weit. Der war zumindest nicht so rot früher, ne? Ja, das mag so sein, denn hier in diesem MDR-Feature behauptet eine gewisse Luise Pusch, Gender-Sprach-Ikone aus Hannover, dass aus dem Protestantismus kommen würde, der Weihnachtsmann. Aus dem Protestantismus? Das wäre cool, wir sind eh die bessere Seite der Kirche. Ketzer! Wie kann man das vom Nikolaus abtrennen eigentlich? Ja, also Nikolaus war ein Bischof. Also die historische Figur Nikolaus gibt es ja. Nee, Weihnachtsmann gibt es in verschiedenen Ländern in verschiedener Form, soweit ich weiß. Und dann eben auch teilweise als Nikolaus oder so. Der Nikolaus hat einfach nicht so hart gearbeitet wie der Weihnachtsmann, ja. Und er hätte sich mal mehr reinhängen sollen, dann hätte er auch mehr geschafft, ja. Der Weihnachtsmann hat halt mehr Rentiere, die mir helfen. Sind Rentierschlitten denn noch zeitgemäß? Es ist halt so Unterdrückung, die der Weihnachtsmann am Nikolaus da macht. Hier. Genau, da hat Peter ein Wörtchen mitzusprechen, da gibt es auch bestimmte elektrische Lösungen für. Ja, hast du mal auf die Strompreise geguckt? Das sollte in einem die Geschenke wert sein. Ich bin für elektrische Zapfsäulen an allen Schornsteinen. An allen Rentieren. Dafür brauchen wir Fördermittel. Genau, wir kriegen in der Zukunft keine fliegenden Autos, sondern fliegende Lastenfahrräder. Mit Geweih. Was ist denn das jetzt für ein Artikel da? Was geht's denn da überhaupt? Ja, es ist ein Radio-Feature. Ein Radio-Feature. Also ich meine, gut, es geht nur 4 Minuten, meinetwegen können wir es uns auch anhören, aber ich habe es mir auch gerade schon angehört. Willst du mal einhorchen? Könnt ihr entscheiden, wie ihr möchtet. Entweder ich sage nur, was sie sagen, oder wir hören es uns an. Ich will sie sprechen hören, Chris. Okay. Zitate von Zensur. Push. Push the button, don't push. Gelten ja in manchen Kreisen, gerade wenn sie in Entscheidungspositionen sind, als Ursache für ganz viele gesellschaftliche Fehlentwicklungen. Nun ist am Freitag ja Weihnachten und wer kommt da? Ein alter, weißer Weihnachtsmann. Ist das noch zeitgemäß? Ist das vielleicht sogar politisch unkorrekt, der Weihnachtsmann? Brauchen wir vielleicht sogar eine Weihnachtsfrau? Raya Kraus hat sich mit diesem ernsthaften Thema auseinandergesetzt. Ja, also man merkt schon, die Moderation nimmt es nicht ganz so ernst. Ja, wenigstens etwas, ein bisschen Ironisierung. Man muss ja schon dankbar sein für die kleinen Dinge, gerade zu Weihnachten. Ho, ho, ho! Eine männliche Stimme, die ho, ho, ho sagt, klar, die gehört dem Weihnachtsmann. Ein weibliches ho, ho, ho ist im Netz tatsächlich kaum zu finden. Dafür aber Diskussionen, ob der Weihnachtsmann nicht längst eine Weihnachtsfrau sein sollte oder komplett genderneutral, männlich, weiblich, divers. Die Feministin Luise Pusch versucht schon seit Jahrzehnten, das Weihnachtspersonal weiblicher zu machen. Echt seit Jahrzehnten? Seit Jahrzehnten, ja. Das ist natürlich eine Lebensaufgabe. Jahrelang haben wir ohne Kompensation, Tweet für Tweet. Entschuldigen Sie, aber falls die Frau Pusch diese Sendung schauen sollte, den Weihnachtsmann gibt es nicht. Ja, also ich meine, im Prinzip haben wir gerade schon einen Grund genannt, warum der ein Mann ist, nämlich wegen dieser, was war das, Bischof oder so. Und, nee, das war der Nikolaus. Ja, aber das kommt dann ja, oder nicht? Also die Figur. Die Trennlinie ist ja so. Also den Weihnachtsmann gibt es doch so in dem religiösen Kontext nicht, oder? Also ich bin jetzt nicht in so einer religiösen Familie aufgewachsen, aber bei uns war das Christkind. Und das ist unterschiedlich. Also das Christkind hat auch bei uns die Geschenke gebracht, wenn das danach geht. Ja, aber den hat man richtig, ja daran wahrscheinlich adaptiert, würde ich mal sagen. Es gibt ja auch dieses, kennt ihr dieses Meme, wo dieser Nikolaus abgebildet ist, der historische und der so aussieht wie Worf vom Raumschiff Enterprise. Nee. Sowas kennst du, ne? Aber wo der Weihnachtsmann herkommt, das weiß wieder keiner. Ne? Das ist ja lustig. Schrecklich ungebildet hier. Ach, da gibt es ja eine Herkunftsgeschichte. Aber da will man ja auch nichts Falsches sagen, wenn man es nicht hundertprozentig genau weiß. Wie gesagt, weil ja ich alles weiß, klar ist sie nicht ganz eindeutig, dass sie eben in verschiedenen Ländern oder in Weltteilen anders geschrieben wird, die Geschichte vom Weihnachtsmann. Also, ja, dass es bei uns irgendwie ein christlicher Führer war, so ein Bischof oder sowas auch in Asien, aber ja, eben was anderes. Ne? Weiß ich nicht. Also in Russland gibt es ja hier Väterchen Frost. Also der historische Nikolaus von Myra sieht schon sehr, sehr ähnlich dem Marketingbild. Also das ist offensichtlich demnach. Ja, genau. Der Le Väterchen Frost Weihnachtsmann, der hat ein blaues Gewand und er ist die Personifizierung des Frostes. Ja, wenn du in Russland so Neujahr hast, ja, so, dann gibt es in diesen alten sowjetischen da Gebäuden oben, da oben gibt es dann so am Fenster, ne, so ein kleineres Fenster, das machst du auf, ne, gehst dann raus, so Feuerwerk oder einfach mal spazieren, so Mitternacht, ne? So, und dann kommst du wieder da zurück und dann kommt quasi der Väterchen Frost da durch das Fenster rein, gibt dir die Geschenke. Und der hat auch noch so einen weiblichen Sidekick übrigens. Ich finde das voll schlecht, wie diese Feministin recherchiert hat. Es gibt doch schon was Progressives, ja, hier. Es gibt Väterchen Frost und Snegurechka, ja, so in Russland. Shit, ich wollte gerade fragen, ob ich dich Snegurechka nennen darf. Tja, nee, vielleicht. Wie viel zahlst du? Oh, war ja, das ist ja schon wieder Kulturkampf hier. Die Russen. Ja. Wollen uns einreden, dass ihre Kultur überlegen ist. Vor allem ist der Weihnachtsmann ja schon rot, weißt du, so, und hat einen weißen Bart und ist ein weißer Mann. Das ist doch Karl Marx, Mann. Ja, also Coca-Cola hat 1931 eine Werbekampagne gestartet und da hat sie das Bild geprägt mit den Coca-Cola-Farben, wie es jetzt hier in dem Bild auch zu sehen ist. Aber lustigerweise. Aber seit 1821 ist zumindest im westlichen Kontext so eine Figur wie der Weihnachtsmann kulturell bekannt. Lustigerweise hat sich Coca-Cola aber für ihre Ausgestaltung einen deutschen Weihnachtsmann als Vorbild genommen. Es gab nämlich auf der Pariser Weltausstellung einen Weihnachtsmann mit Schlitten und Rentieren. Und der wurde in Thüringen entworfen. Ich finde den holländischen Weihnachtsmann cool, weil der kommt mit einem Dampfschiff aus Spanien. Also der kommt gar nicht vom Nordpol, sondern aus Spanien. Gibt's auch Gag mit Karl Marx hat. Ja. Genmanipulierte Weihnachtsmänner wäre doch auch was. Eine ganze Armee von. Ja, aber irgendwie hat jede Kultur, das ist dasselbe auch, dass jede Kultur Jesus so einbildlicht in ihre Kultur, so in dem Dreh ist es halt auch hier mit dem Weihnachtsmann, dass jeder irgendwie da zu Weihnachten und Neujahr so aus westlichen Kulturen, teilweise sogar auch aus östlichen dann irgendwas hat, irgendeine Figur, die da Geschenke bringt oder Bescherung. Warum? Ja, diese Geschichten dahinter, die wurden immer angepasst jeweils. Ne? Ja, genau. Ja, meine Frage ist halt so, weißt du, an diese Feministin so ist, was würde es erweitern an dem Weihnachtsmann-Mythos? So, wie ist da irgendwie Weihnachtsmann Cinematic Universe möglich? So, was kommt da als nächstes? So. Ja, und was macht der Weihnachtsmann, wenn seine Frau jetzt die Geschenke bringen muss? Das jetzige Jahr. Ja, Sebastian wollte, glaube ich, gerade was sagen. Ach, nur, dass diese Sache mit Marx, die hat. War vorhin ein Tweet von der Linke Sachsen. Die haben das gemacht, was eben hier gesagt wurde. Marx als Weihnachtsmann dargestellt und frohe Feiertage gewünscht und nicht Weihnachten. Man mag es nicht wahrhaben, aber es ist so. Der Psycho-Dad im Chat sagt, der Weihnachtsmarx nimmt alles mit, statt Geschenke zu bringen. Ja, eben. Der kann doch nichts schenken eigentlich, oder? Nee, der kommt. Der kommt erstmal rein, guckt sich um und sagt so, okay, du hast zu viele Kekse, ja, so, ich nehme sie mal mit, alle. Genau. Ja, nee, der sagt einfach der Dame des Hauses, die die Kekse gebacken hat, dass sie die Produktionsmittel nicht alleine behalten kann. Beim Weihnachtsmarkt ist auch ein bisschen die Vorgeschichte anders, der schickt allen Haushälten so 5-Jahrespläne für Kekse und dann kommt er vorbei und sammelt sie ein. Und wenn du keine hast, ja, kommst du ins Weihnachtsgulag. So. Ja, und der fragt immer deine Feinde, ob du artig warst in diesem Jahr. Genau. Frau Kracher, waren die Weltraumaffen artig? Hast du Kontaktschuld mit dem Osterhasen und bist auf der unartigen Liste hier? Was ja, ich noch weiß. Nochmal zu dem Geschlecht des Weihnachtsmanns. Also es ist ein Typ, der ja die ganze Nacht durchschuftet, damit die Leute alle besser haben. Warum ist das wohl ein Mann? Keine Ahnung. Könnte eine Krankenschwester sein. Weihnachtsmann verteilt Geschenke, Frauen am meisten betroffen. Jemand verwendet die Meldefunktion, okay. Was war das? Könnten wir den Kindern erklären, der Weihnachtsmann muss auch mal Ferien machen, jetzt kommt seine Frau und hilft ihm mal eine Weile. Oder von vornherein treten sie als Doppelspitze auf. Also wir haben das ja alles schon in der Politik vorgemacht, ja, dass diese rein männliche Garde jetzt mal allmählich mehr der Wirklichkeit angeglichen wird. Und insofern also können wir auch von Weihnachtskräften zum Beispiel reden, wie bei den Pflegekräften. Und dann können die Weihnachtskräfte. Das ist gut, ja. Die Weihnachtskräfte kommen. Ja, ich meine, wenn jetzt eine Weihnachtsfrau kommt und setzt sich daneben und liefert mit ihm aus, vielleicht das erste Mal muss man es nochmal kennenlernen oder so. Ne? Hat die auch einen Bart? Ja. Wer hätte denn da was dagegen? Wen würde das denn stören in Wirklichkeit? Mich. Ich bin traditionsbewusst. Ich möchte. Also, ja, jetzt wollen wir mal übertragen aufs wahre Leben. Irgendwie, dann sitzt ein. Also, das ist doch völlig egal. Das Problem ist doch nicht, dass die Frauen nicht. Dass sie da nicht rangelassen werden, sondern dass sie nicht da sind. Das meine ich, darauf wollte ich hinaus. Aber das ist doch wieder typisch, weißt du? Die Frauen möchten Weihnachtsmann sein, aber Rentier möchten sie nicht sein. Den Scheißjob möchten sie nicht machen. Das verstehe ich. Da sehe ich aber viele rumlaufen mit so einem Geweih auf dem Kopf. Aber Abi wollte gerade nur was sagen, oder hast du einfach nur geklickt? Ja, doch, nein. Ich wollte was sagen, was ich bei sowas nicht ganz verstehe, warum etablieren die Leute nicht irgendwas Eigenes, statt wie bei James Bond ja auch, den man als Frau jetzt will, könnte man nicht irgendwas selbst hier machen, statt einen Weihnachtsmann? Fantasie haben, ne? Nein, ja, und weil sie aufheben der Kultur, weil sie das halt dekonstruieren wollen. Das die wollen ja nicht es geht ums Kaputt und Auswahl, sondern stimmt. Die wollen das, was ihnen auf den Sack geht, loswerden. Stimmt. Und aber wem soll das nützen? Niemandem. Das soll natürlich mal bei Coca-Cola fragen oder so vielleicht auch zuerst. Das soll den Menschen nützen, die leiden. Und ich leide auch, dann will keiner was von wissen. Hey. Du hast aber deinen Spruch mit, das geht denen auf den Sack, einen Wortwitz verpasst. Ja, hättest sagen sollen, so den Geschenksack, auf den geht es denen. Es gibt Mrs. Claus übrigens schon ziemlich lange, weil wenn man auf den Wikipedia-Artikel dazu geht, findet man als Bild eine Postkarte von 1919. Ja, man könnte also sagen... Ja, aber für jedes Geschenk... Aber für, nee, jeden Dollar, für jeden Dollar, den der Weihnachtsmann verdient Mrs. Claus 97 Cent oder so. Wenn der Weihnachtsmann verdient nichts, muss Mrs. Claus zahlen? Ja, das ist die Santa Claus-Klausel. Das funktioniert nicht so ganz. Und also dann muss man ja sagen, ursprünglich war es ja ein Bischof, der hatte ja keine Frau. Oder war das zu dem Zeitpunkt, wo Bischöfe Frauen hatten? Weiß es gar nicht. Gab es ja auch mal. Also das Bischöfe Frauen Weihnachtskraft, war... Weihnachtsmann, Weihnachtsfrau. Auf der Straße gehen die Meinungen dazu auseinander. Ist ganz gut, wenn der Weihnachtsmann diverser wird. Bei meinem Bruder zum Beispiel, da gibt es halt jetzt ersatzweise das Christkind, weil das natürlich so an sich deutlich geschlechtsneutraler ist als der Weihnachtsmann. Warum soll es nicht auch eine Frau machen? Das ist geschlechtsneutraler. Es könnte auch eine Päpstin geben, ne? Ist ein Mann. Von Kind an war das immer Mann. Kann jetzt wieder sehen, der Weihnachtsmann, mir ist das eigentlich egal. Hauptsache er kommt. Sprachlich der Weihnachtsmann soll diverser werden, finde ich auch gut. Wie kommt man auf die Idee, dass das Christkind, also Jesus, neutraler wäre als der Weihnachtsmann? Weil da das Wort Kind drin ist. Die Leute gehen rein einfach nur nach der Form des Wortes und nicht nach der Bedeutung. So. Es ist ziemlich eindeutig, dass das Christkind Jesus Christus ist. Ja, aber Moment mal, das Christkind ist ja eigentlich nochmal eine abstrahierte Form davon. Wir haben ja auch letztes oder vorletztes Jahr diese Geschichte gehabt, wo sich die Leute aufgeregt haben, weil das Christkind beim Christkindlesmarkt halt eben nicht weiß, sondern divers war und die Leute gesagt haben, das passt aber so nicht. Und so. Ja, haben die Leute das wirklich gesagt oder war das nur so ein... Ja, oder es war ja, das waren natürlich auch wenige oder so. Ne? Es wird sicher Leute gegeben haben, die gesagt haben, das passt ihnen nicht oder so. Aber also jemand, das Christkind würde ich schon eher so als genderneutraler als der Weihnachtsmann sehen. Sag jemand ich. Im ja. Chat hat Fachkraft für Geschenkelogistik. Ja, so. Es heißt dann in Zukunft Geschenkender. Weihnachtsmannende. Wir brauchen aber noch was Neutraleres als Geschenke. Das ist zu wertend. Es muss Material. Waren. Annexion. Von der Steuer nicht absetzbare Güter. Und Dienstleistungen. Gibt ja, Linguistin Luise Pusch zu bedenken, ist der englische Santa Claus tatsächlich ein Zwitter. Denn männlich müsste es eigentlich Saint Claus heißen. Till Kössler ist Professor für historische Erziehungswissenschaft an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Wer nun an Heiligabend die Geschenke bringt, sei keineswegs in Stein gemeißelt. Auch der Weihnachtsmann ist ja das Ergebnis einer längeren Entwicklung. Ursprünglich war es ja der heilige Nikolaus. Und im Zuge der Reformation ist dann in evangelisch geprägten Landesteilen der Weihnachtsmann überhaupt erst eingeführt worden. Also auch der Weihnachtsmann war nicht schon immer da, sondern ist das Ergebnis von Wandel. Es könnte also sein, dass zum Beispiel eine Weihnachtsfrau irgendwann ganz selbstverständlich dazugehört. Also erstmal, wenn es in Städten so Gruppen organisiert werden, die dann als Weihnachtsmänner durch die Stadt laufen und zum Beispiel an Kinderheime oder sonstiges Geschenke vorbeibringen, dann sind da immer auch Frauen dabei. Das ist nichts Außergewöhnliches. Und das ist erlaubt. Vor allem, weißt du, so, ich will nur anmerken, weißt du, wir sind einen ziemlich weiten Weg gekommen von so Männer, so Rollen traditionell, wo Männer drin sind, ne, und die irgendwie toxisch oder ausbeutend oder frauenhassend sind oder chauvinistisch oder so abzuschaffen, ja. Aber der Weihnachtsmann, der ist so der simpigste Gutmensch, den man sich vorstellen kann, überhaupt nicht politisch. Und dann gehen sie dahin und politisieren den und sagen, ja, hier, jetzt bist du aber trotzdem ein Mann, hast du irgendwie eine Der Weihnachtsmann bewertet nach Leistung. Wenn du brav warst, kriegst du Geschenke. Und das mögen die nicht. Das stimmt. Da habe ich so einen Burnout, weißt du, da muss ich immer nachdenken, so ob ich auf der artigen Liste stehe. Und auch das Wort artig allein, oje, muss man abschaffen. Es ist ja ein Positives, ist ja was Positives und deswegen darf das ja natürlich nicht rein männlich sein, geht ja nicht. Bei Gründen. Ja, aber weißt du, den Weihnachtsmann, okay, dem würde ich wirklich einfach irgendwie, ich wäre nicht überrascht, wenn der Weihnachtsmann real wäre und sagen würde, ich bin Feminist und ich unterstütze Frauen. So, der ist halt einfach so irgendwie, keine Ahnung, Mainstream und überhaupt nichts irgendwie Kantiges an ihm. Überhaupt nichts. Warum würde es jetzt was ändern, da eine Frau zu haben? Wieso wollen die Kraft da reinstecken? Mach doch lieber irgendwie einen weiteren Feiertag oder so. Jo. Ja, so eine ähnliche Kampagne, oder ähnliche Story hat ja Lidl vor 2 Jahren als Kampagne zu Weihnachten gefahren. Mit so einem Song oder so, das haben sie aber nicht so breit getreten, weil das dann doch nicht so ganz so gut ankam, den Weihnachtsmann da abzuschaffen und durch eine junge Frau zu ersetzen, die komischerweise nämlich keine Geschenke mitgebracht hat. Das war eine ganz, ganz komische Story. Und noch etwas, sagt der Bildungsforscher, der Weihnachtsmann als bestrafende Instanz wurde schon vor 200 Jahren von Pädagoginnen und Pädagogen kritisiert. Heute gilt diese Darstellung definitiv als nicht mehr zeitgemäß. Gibt es also pädagogisch wertvolle Weihnachtstipps für die Geschenkeübergabe? Nein, sagt Kössler. Ich glaube auch, dass man doch Weihnachten auch nicht zu sehr pädagogisieren sollte, sondern einfach auch sehr unbefangen einfach miteinander feiern sollte. Für die Geschenke, die der klassische Weihnachtsmann am Ende bringt, sind in den meisten Familien übrigens noch immer die Frauen verantwortlich. Bei Santa Claus auch. Also, der Mann bringt die Geschenke, aber die Elfen und Frau Claus machen die. Aber jetzt mal Butter bei die Fische, wenn jetzt Geschenke gemacht werden, dann sagen wir mal, man hat drei Kinder und die wollen alle Geschenke und so. Und das ist doch nicht die Sache der Frau, diese Geschenke. Aber die kauft die. Das ist doch die meiste Arbeit. Erstmal Geld aus dem Automaten ziehen und dann losrennen. Und das ist das voll im Geschäft. Und dann muss man sich was aussuchen. Mehr gibt's aber wir haben doch alle diesen Film mit Arnold Schwarzenegger gesehen, wo er diese Figur kaufen will, die überall ausverkauft ist. Ja. Arnold Schwarzenegger ist keine Frau. Sicher? Also, ziemlich. Okay. Weil er war schon schwanger in dem Film, oder wie war das, ne? Einfach dieser letzte Teil, wo es darum geht, dass hier der Weihnachtsmann da, der wird auch so als strafende Instanz verwendet. Junge, was ist denn das, Mann? Also ja, wird er. Ja, das halt. Finde ich auch nicht so schlimm. Ne? Aber was ist denn irgendwie schlecht daran, das mit einzubauen in so Erziehungsprozess in einer gesunden Weise? Da wird es ja komplett abgestritten. Ich meine, ich verstehe ja schon, wenn ich mein Kind irgendwie damit Gas leite. Es ist ja auch nur scherzhaft gemeint so ein bisschen. Das ist die Abrechnung für das Jahr oder so. Was ist ich wollte auch gerade sagen, wer kennt denn... Sein, wenn das erwähnt werden soll oder so. Ich meine, wo ist es denn so, dass der Weihnachtsmann dann sagt, du hast, keine Ahnung, das und das gemacht, deswegen gibt es für dich heute gar nichts, verpiss dich mal, deine Schwester war nett, die kriegt das und das und das. In allen Weihnachtsgeschichten geht es darum, dass wenn es da einen Charakter gibt, der halt irgendwie so kacke ist, weißt du so, dann lernt er halt über diese Geschichte dann sich selbst mehr so positiv und gesund und stabil zu entfalten und sich mal auch mal entspannt zu verhalten und mal jemandem was Gutes zu tun. Ja. So, alle diese Weihnachtsgeschichten sind ja darauf ausgelegt, dass man ja ungern irgendwie Leute strafen will an diesem Feiertag. So, was haben sich diese Pädagogen da bitte in ihrem Elfenbeinturm mit Weihnachtsglitter geschmückt irgendwie überlegt? Und wie wenn man eine Strafe kriegt, dann kriegt er trotzdem auch das Geschenk irgendwie, was die anderen auch bekommen. Ja, und so. Oder was ist, wenn ich mir Kohle wünsche? Was ist damit? Muss einfach nur das Framing im Kopf umändern, ja. Dann kommt die Luisa und sagt, dass du die bis 2038 aber verbraucht haben musst. Kohle war zu einem bestimmten Zeitpunkt auch nicht unbedingt ein schlechtes Geschenk. Ja. Kann man dazu auch sagen. Damals hat man auch keine Kohle bekommen, sondern einfach nur Pech. Ich meine, auch ganz ehrlich, in der Familie, okay, wer würde unironisch seinem Kind zu Weihnachten nichts schenken? So komplett gar nichts. Wenn das Kind gerade so irgendwie so ein bisschen jünger ist so und sich auf den Weihnachtsmann freut und alle Freunde haben da Geschenke. So, würde man wirklich als Elternteil dann sagen, nee, weißt du was? Nö, mein Kind hat mich irgendwie böse angemotzt oder hat irgendwas kaputt gemacht und deswegen nein. Sitzen geblieben. Ja, dafür gibt's Knecht Ruprecht. Genau. Ja, selbst da, weißt du so, ist es so, dass die Leute hingehen und sagen, hey, weißt du was, ist es alles jetzt hier vergeben und vergessen an diesem Tag, okay, so. Ja, das auch so ein bisschen, ja, das hat doch was von Beichte oder das so. Das ist der Vergebung und dies, das alles, keine Ahnung. Mann. Ja. Tja, und dass bei der ganzen Debatte keiner überhaupt die Gefühle von diesen, in Anführungszeichen, Weihnachtsmänner beachtet, finde ich auch ganz schlimm, ja, weil nur weil die einen Bart tragen, heißt es nicht, dass sie sich als Mann identifizieren. Ja, was ich gerne wissen will, ist der Weihnachtsmann geimpft und geboostert. So, dann kann er nicht in mein Haus rein über den Schornstein. Was mich interessieren würde, ist Weltraumaffenstream am Heiligabend. Was hilft? Ja, dieses hier beweist vor allen Dingen, dass sich wirklich überhaupt nichts geändert hat vom letzten Jahr zu diesem Jahr. Wenn ihr euch noch erinnert, hatten wir letztes Jahr hier die Handlungsempfehlung von, ich glaube auch, Frau Lamberti in Zusammenarbeit mit Frau Nokun angeguckt. Achso, und davor waren es die Diskussionen um irgendwie Zuwanderung oder so, die man dann führen musste. Wo es um dasselbe Thema ging. Ne? Also irgendwie, was ist, wenn ja Rechtspopulismus irgendwie an Weihnachten? Und ja, im Prinzip sind sie da halt immer noch drauf hängen geblieben, weil das ja jetzt wieder dann halt eben aufkommt. Die Familie und diese Leute, diese furchtbaren Leute, mit denen man ja überhaupt nicht reden kann, die andere Ansichten haben als irgendwie... Puckelige Verwandtschaft oder so. Ja. Was mich als allererstes mal interessiert, ist, warum die beiden rechts so wie Two-Face aussehen. Ja, das sieht ein bisschen wie so ein 3D, ne? So rot und grün. Ja, ich muss an Two-Face halt von Batman denken, weil der ja auch diese eine rote Gesichtshälfte. Also ich weiß nicht, ob in mir komplett was kaputt ist, aber der mittlere erinnert mich an einen jungen Markus Söder und das ist eigentlich das Schlimmste. Und rechts, das ist so ein bisschen verhipsterter Philipp Amthor. Ich wollte schon sagen, Helge Lind, nur ein bisschen. Das macht doch nicht alles an Äußerlichkeiten fest. Philipp Amthor und Helge Lind. Hey, das macht doch nicht alles an Äußerlichkeiten fest. Das ist doch sexistisch. Oder? Genau, zu eurer Information. Wenn ich mich über die Frau mit dem Nasenring geäußert habe. Also, ja, natürlich. Die beiden sind die Quarks Science Cops. Also auf jeden Fall war Graphic Design irgendwelche. Eine Passion ist da ausgewählt worden. Ja, ne? Ansonsten. Die Quarks, was war das? Die Faktencops? Science Cops. Science Cops. Oh, ist das schlecht, ey. Oh. Die brauchen keine Beweise, die brauchen nur Wissenschaft. Die nehmen die Wissenschaft fest, oder wie? Dann haben sie wieder eine falsche Formulierung gefunden oder so, ja. Stimmt, die Wissenschaftspolizei wäre noch ein bisschen cooler. Ja. Ich verstehe, was sie sagen wollen, aber die Worte, die sie verwendet haben, die sind nicht zeitgemäß. Knie mir deine Wissenschaft auf innen. Den Hals, oder wie? Verstecken Sie Ungeimpfte in dieser Zeit. I can't science. Klingt logisch. Ist das Querdenker, das Sie jetzt da verwenden, nicht eigentlich ein bisschen ein neues Synonym für Nazis oder sowas? Ich habe ein bisschen. Das wird zumindest versucht zu etablieren. Ja, stimmt. Das ist in der Schweiz vielleicht nicht so. Also, Querdenker war früher eigentlich eher sowas, was so aus dem beruflichen Umfeld kam, wenn jemand die Branche gewechselt hat. Aber das ist halt so seit einem Jahr oder seit zwei Jahren. Das war eine positive Selbstbezeichnung. Ja, eben. Genau. Zwar früher hat es eine sehr positive Konnotation gehabt, aber jetzt ist halt, wie gesagt, vor allem aus der beruflichen. Nein, was du meinst, ist ein Quereinsteiger, das ist was anderes. Ja, und jetzt bedeutet es einfach nur, ja, man glaubt nicht das, was die politische Linie ist. Ich meine, wie soll man es auch anders interpretieren? Ich finde es ein perfides Wort. Ich meine, ein bisschen out of the box zu denken, ist jetzt, das ist Querdenken, finde ich. Also, ja, aber die nennen sich doch selber so, diese Bewegung, oder? Das auch teilweise, ja, wohl. Der Ballweg hat damals im April oder Mai 2020 die Demonstrationen, die ersten in Stuttgart unter dem Namen Querdenken 0711, also die Stuttgarter Vorwahl, angemeldet. Ja, genau. Aber der hat sich auch zurückgezogen mit mir dabei wieder. Ja, der hat bei der Bürgermeisterwahl hier, glaube ich, 1,2% der Stimmen gekriegt und dann hat man nie wieder was von ihm gehört. Das ist praktisch dieses Querma-Gate gewesen. Ich habe diesen Podcast überhaupt nicht gesehen, okay? Ich habe keine Ahnung, was für Tipps sie da geben, aber wenn ich da einfach schon so allein die erste Frage lese, so drohen an Weihnachten in euren Familien Streit und Diskussion um krude Corona-Thesen, so, und dann geben sie dir da Tipps und Ratschläge, wie man in so Situationen da durchkommt, ja? So, wenn man einfach mal sich hinsetzt und so zwei Minuten drüber nachdenkt, kriegt man selbst dieselben Tipps hin, nehme ich mal an. Das ist so, die kochen auch nur mit. Ja, das, und es gibt ja auch genug andere Themen, über die man sich streiten kann. Ne? Was ich gehe auch mal gerade mit der Family. Tobi, bitte. Ja. Was mir einfach ganz massiv auffällt, ist, das ist ja dieselbe Diskussion, die wir schon ewig haben. Es sind jetzt halt nur Querdenker und davor war es der rassistische Onkel oder sonstiges. Also das, was hier versucht wird, ist ja nicht neu, die haben auch nur die Wörter ausgetauscht. Ja. Deswegen sage ich ja dieselben Tipps, weil aus denen kann nichts irgendwas Neues, Innovatives rauskommen. Das ist aber auch, glaube ich, an der Realität vorbei, weil ich glaube, es geben sich viele Leute gerade an Heiligabend oder an diesen Familientreffen auch Mühe, solche Themen rauszuhalten, weil die Leute in dem Moment halt anderes erleben wollen und eben nicht über die Scheiße reden wollen, die ihnen ständig schon bis zum Hals steht, sondern die freuen sich, dass sie mit Leuten zusammen sind, die sie mögen oder die zum Familienkreis gehören. Und sie versuchen, diese Stimmung mitzunehmen und daraus was Positives zu ziehen. Und das ist nicht wie bei euch, liebe Pia und liebe Science Cops, wo ihr nur darauf wartet, irgendwie irgendwo eine politische Diskussion vom Zaun zu brechen, damit ihr in eurem Element seid und auf alle Leute mit dem Zeigefinger zeigen könnt, sondern die möchten ganz einfach ein friedliches und schönes Weihnachtsfest verleben. Ja, ob das wirklich so ist, das halte ich noch ein bisschen für fraglich, weil sie beschäftigen sich ja wahrscheinlich in dem Video wieder nur mit irgendwelchen Strohmännern oder so. Na, außerdem schließen sich diese Problematiken komplett von selbst aus, denn wenn du selbst irgendwie, also wenn deine Eltern Querdenker sind oder ob du Querdenker bist, ist das vollkommen egal, denn wenn du schon zu ihnen fährst, zu Weihnachten, ja, dann ist es so, dass es nicht so schlimm sein kann, weißt du? So, wenn es wirklich so arg schlimm ist, dass du irgendwie geimpft bist und deine Eltern sind Querdenker und du kannst das nicht ab, dann bleibst du denen halt fern, weißt du? So, und dann fährst du da nicht hin. Das heißt, diese Tipps sind dann auch komplett egal. Ja. Es ist auch nicht jeder, der sich mal austauscht, irgendwie direkt im Streit. Also. Ach, überweisen ja, sie das Mietgeld nicht mehr, OPEX. Das ist nicht so einfach, wie du denkst. Ja, man muss sich das auf der anderen Seite fragen, sich die Verwandten ja auch, scheiße, was mache ich mit meinen Eltern, die alles blind glauben, was sie in Medien hören? Die brauchen auch so einen Rat. Habe ich genau, schwarz auf weiß gelesen. Nein, Oma fängt wieder mit der Tagesschau an. Na, ja, genau. Ja. Wenn man am Familientisch politische Diskussionen anfängt, will man triggern. Und dann ist es sowieso ein Querulant und dann gibt es sowieso keine Querulant, dann gibt es sowieso keine vernünftige Diskussion. Ne? Ja gut, aber Corona jetzt außen vor zu lassen, ist schon schwierig. Ne, das kommt ja irgendwie. Ja, ich meine jetzt nicht von den Themen her, aber wenn man da wirklich anfängt zu streiten oder irgendwelche anderen politischen Themen halt. Ne? Mhm. Ich meine, wie sind gerade die Corona-Einschränkungen bei dir? Pipapo, Impfstatus, Wetter, die Standardthemen, darüber rede ich nicht. Impfstatus und Wetter. Ich fühle mich auch, davon so ein bisschen so wie in Watte gepackt, ganz ehrlich. Weil so dieses Drohen an Weihnachten, so Diskussionen über krude Corona-Thesen, so, da wird dir wirklich schon so unterschwellig versucht, Angst zu machen mit der Sprache. So, das ist droht und krude Corona-Thesen, oje, oje. Ja, und Digga, wenn du doch deine Weltanschauung stabil hast, egal welche sie ist, ja, dann ist dir doch vollkommen egal, was andere sagen. So. Und ja, ich finde, man kann sich ja auch austauschen, ohne dass man sich gegenseitig hier wieder recht streiten muss, weil, ja, eben, oder, ja, oder Vorwürfe machen muss, weil ja, eigentlich jeder hat eben nur so das Wissen, dass er eben geschafft hat, anzuhäufen. Das Problem, dass diese Leute und auch, würde ich jetzt mal sagen, diese politische Seite, aber auch andere ganz massiv haben, ist, dass die nicht verstehen, dass man auch mit jemandem diskutieren kann, um aus der Diskussion zu lernen. Dass in Diskussionen, bei denen schon, aber dass in Diskussionen nicht grundsätzlich darum geht, dass man jetzt das Gegenüber irgendwie runtermachen, besiegen, ja, oder sonstiges will. Das ist halt nicht der Sinn. Also das ist für die der Sinn von der Diskussion, aber das ist, aus so einer Diskussion lernt niemand was und niemand geht aus so einer Diskussion schlauer raus. Ja, das liegt ja da daran, weil die ja das wissen. Ne? Die wissen ja, wie es ist. Und ja, die müssen halt die Dummen, die da von diesen ganzen Agenten in die Verschwörungstheorie getrieben worden sind. Also sehen die das. Ja, das ist jedenfalls die Attitüde dabei und das ist ganz schön ekelhaft, finde ich ja auch. Habe ich ein paar Mal schon mal Quark so erlebt. Was mir halt auch dazu einfällt, ist also dieses Querdenker, wo ihr gerade schon drüber gesprochen habt, das ist ja alles richtig, aber mittlerweile haben die ja auch diesen Begriff schon so weit ausgewalzt, dass wenn du da jetzt dich hinstellst und dann irgendwie sagst, so ja, hier, ich nehme diese Impfung nicht, weil ich sowieso so jung bin und ich glaube, dass mir das halt nicht so viel bringt. Oder wenn du dich hinstellst und sagst, du, ja, hier, warum kann ich denn dieses Jahr nicht mehr in die Bahn steigen, ungetestet? Das ging ja die ganze Zeit schon, wo wir noch gar keinen Impfstoff hatten. Dann ist das ja auch schon alles ins Querdenken für die, ne? Weil es ist ja alles, was irgendwie, das muss ja noch nicht mal sein, dass man da irgendwie riesen Ideen hat, dass was angeblich für Ziele dahinter stecken oder so. Das muss ja schon gar nicht mehr sein, sondern es ist einfach so ein Catch-all-Begriff, den sie jetzt haben, der so richtig schön nach Verwirrte klingt und auch dieses Schwurbeln, was wir immer, das lieben sie ja auch, dieses Wort, und was mir jetzt gerade eben, wie ich das mir jetzt die ganze Zeit angucke, hier dieses Bild auffällt, das ist ja auch höchst problematisch eigentlich mit diesem Kuh, was sie da haben, das ist ja auch ihr Kuh-Anon oder was. Hier von Quarks. Ja, es passt da schon rein. Achso, wir haben Quarks, ja. Haben sie parallel auch noch einen blauen Balken darunter. Also es ist sowohl QAnon als auch BlueAnon, oder wie? BlueAnon war ja irgendwie so diese Retourkutsche da drauf, sodass man den ganzen Spinnereien von den hier Demokraten und so dann auch einfach mit so einem Wort irgendwie belegt, um dann irgendwie zu sagen, so ja, das kannst du mal jetzt irgendwie ab. kenne ich noch nicht. Nee, nee, das ist in dem Fall ist es nur ihr Logo. So, ja. Aber, nee, nee, das sind hier Kuh-Anhänger. Jetzt ist es raus. Kuh-Anhänger, meinst du, wie so eine Kuhglocke, ist auch ein Kuh-Anhänger. Hören wir da nochmal kurz rein, oder wie ist das? Nee, wollte ich jetzt nicht reinhören, ich habe auch keine Ahnung, wie lang der ist. Dieser Beitrag, der eben war nur 4 Minuten, wir wollen ja auch nicht ewig heute machen. Es geht ja nur darum, dass halt wirklich diese, ja, es ist im Prinzip wieder ein Replay vom letzten Jahr, halt bis zum letzten runter, ne? Aber diese Geschichte, das haben sie letztes Jahr halt auch gebracht, das ist jetzt irgendwie die Saison dann wahrscheinlich für... Es wird sich jetzt getroffen und mal gucken, wie viele Jahre wir dieses Spiel noch mitmachen müssen. Ja. Ja, dann lassen wir wenigstens mal bis zum ersten Cringe reinhören. Dann sehen wir auch, wie lang es ist. Ich meine, das ist quer, das ist meistens immer ein bisschen länger, aber ne? Nur jetzt haben wir da drüber schon so ein bisschen hergezogen, da müssen wir auch ein bisschen. Es geht 49 Minuten. Will ich mich nicht mit dem Unsinn befassen. Bis zum ersten Cringe. Komm. Wenn ich jetzt Cringe sage. Ach, die machen wahrscheinlich erstmal 2 Minuten. Bla bla bla. Heute bei den Science Cops. Heftige Diskussionen und Streit am Weihnachtsbaum. Wer sponsert das RKI? Wer sponsert die Charité? Wer sponsert den Spiegel? Wer sponsert die Zeit? Bill Gates. Was kann. Ich würde gerne kurz was sagen. Haben wir uns nicht gerade noch darüber lustig gemacht, dass die Wissenschaftspolizei sich nennt? Ja, aber das sind sie. Ah, ja, ja, ja. Ja. Alarm für Kübra 11. Man tun, wenn die eigenen Eltern, Geschwister oder Freunde Verschwörungserzählungen verbreiten? Und was hilft, wenn sachliche Argumente nicht mehr durchdringen? Also, Moment, was ist das schon für eine Art und Weise, dass von der Stimme her, wenn sachliche Argumente nicht mehr zählen? Also wenn das weiß, wie wichtig wäre. Ne? Ja. Wenn die das tun, dann gehe ich zu denen hin und entschuldige mich und sage, sorry, du hattest mit allem recht. Ja, also ich denke, der erste Cringe ist durch. War interessanter. How the Cringe ist durch. Also wenn in dem Stil durchhalten, ist hart. Okay, weißt du was, Chris, wir haben jetzt den Anfang reingehört. Kannst du mal an das Ende springen? Ich würde gerne irgendwie das Fazit hören von dem Ganzen. Einfach nur, damit, weil die werden ja eh in den 50 Minuten immer dasselbe labern. Vielleicht sollten wir als Weltraum auch das auch so machen. Die Kulturmarxisten sind auf dem Vormarsch. Was können wir noch tun, um die Apokalypse abzuwenden? 10 Gründe, warum in den Wald gehen gut für dich ist. Grund 3 wird dich überraschen. Wo man selber eigentlich gar nicht mehr so genau weiß, wie die Lage jetzt ist, ne? Also ich weiß ja bei vielen Themen auch nicht. Keine Ahnung, wenn mir jetzt irgendwer mit irgendeiner Untersuchung aus den USA kommt, die irgendwer mal als PDF auf seiner Homepage hochgeladen hat, ja, weiß ich ja nicht. Wie, die hast du nicht gelesen? Mann, informier dich so, mal. Ernsthaft, ich schlafe. Das genau, und man muss nicht alles. Das informier dich mal als Punchline aus der Ecke. Die wollen jetzt jemanden aufklären. Yourself, shit, Lord. Alter, cringe. Das ja, wollen wir aufklären. Können wir irgendwie, ja? Das ist ganz schöner Quark. Der nächste Satz bei der ist ja, man muss ja nicht, irgendwie so war der Satz anfangen. Was sagt sie da als nächstes? Alles wissen, das ist voll platt okay und man muss sich auch nicht auf jede beknackte Diskussion einlassen. Aber man kann Grenzen setzen. Ja, also ich weiß es ja selbst nicht, aber ich weiß trotzdem genau, was richtig ist. Genau. Das ist ja, ich habe es. Wir wollen es so Wahnsinn, haben, wie es jeweils passt. Ne? Also, aber wir sind ganz schlau und irgendwo sind die dunkle Mächte, aber zu behaupten, es sind dunkle Mächte da, ist eine Verschwörung. Du springst irgendwo rein und hast genau da, bringt sie genau das auf den Punkt, dass sie sagt, ich weiß es ja selbst nicht, aber trotzdem gehe ich davon aus, dass der andere krude ja, genau. Wahnsinn, so, weißt du, so, du hast den Anspruch an dich selbst, um dich zu bilden und alles Mögliche drüber zu wissen, weißt du, so über die Situation, egal welcher Kontext, weißt du, egal worauf bezogen. Und dann sagst du so, okay, cool, da drüben sagst du mir also, gibt's Info, die ich noch nicht kenne. Ja, dann sollte doch eigentlich das erwartete Ding sein, dass du hingehst und sagst, yo, ich werde mir das anschauen, ich will das verstehen. Vielleicht endet das was an meiner Ansicht. Weißt du, so Falsifizierung und so, das ist ja Wissenschaft, ne? Ist ja ein Prozess. Ja, das wird ja direkt unter den Teppich gekehrt, weil gesagt wird, ach ja, da hat irgendwer mal irgendwo eine PDF hochgeladen, ja, und das genau. wird jetzt als Beweis herangezogen. Ne, was ja, ja, ja, man kann sowieso nicht alles wissen, deswegen muss man einfach eine Meinung haben darüber. Da hat die Wissenschaft muss korrekt sein, vor allen Dingen. An dem Punkt hat die Wissenschaft so einen leichten Husten, weißt du, so, aber einen schweren Verlauf hat sie, wo gesagt wird, hey, weißt du was, so, du musst auch Grenzen setzen, kannst auch Grenzen setzen, ist schon okay, bleib bei deiner Position, weißt du, so, da wird dir halt im Endeffekt der Mensch, so dein Mitmensch wird dann objektifiziert zu etwas, was du zu dir einlädst und dann wie so ein unzahmes Haustier da hast, ja, was mal da ist, dann ist es so, da regst du dich drüber auf, aber es ist unterhaltsam, weißt du, es ist ein unterhaltsames Aufregen darüber, wie dumm die anderen sind, so. Aber anstatt, dass du halt hingehst und sagst, jo, weißt du was, ich will mal irgendwie, du sagst, okay, deine Position ist begründet, okay, das ist schon mal ein guter Punkt, sie ist begründet auf Informationen, die ich nicht habe, interessant, ich will sie mir anschauen, bring sie mir näher, weißt du, wenn sie falsch ist, wird sie da auch falsch sein, du musst nicht eine Grenze vorzeitig setzen und einfach zumachen, so, das ist nicht wissenschaftlich. Ja, und sie hat ja recht, dass man nicht alles kennen kann, aber man könnte daraus auch die Schlussfolgerung ziehen, dass man sich nicht so verdammt sicher ist, dass man die volle Wahrheit irgendwie kennt. Ja, aber darauf kommen die nicht. Das oder halt einfach, dass seine Position, selbst wenn man sie weiß und versteht und kennt, dass irgendwie neue Informationen dazu rauskommt, die auch interessanter sein könnte. Und man will ja doch irgendwie immer am Ball bleiben und nicht einfach nur sagen, ich habe den Ball, jetzt ist es mein Ball, du hast einen anderen, wir sind halt verschieden. Hat denn einer von euch die Geschichte mit dem Sönnigsen mitgekriegt in Österreich? Was war da? Nee. Sönnigsen ist der Leiter gewesen des Netzwerks evidenzbasierte Medizin und ist jetzt irgendwie seines Amtes auch als Professor irgendwie enthoben worden von der Schule, wo er da gelehrt hat. Und das, weil er und 200 andere Ärzte, also so einen offenen Brief oder sowas geschrieben haben und Fakten und so weiter aufgelistet haben, die eben gegen diese ganzen Maßnahmen sprechen und so. Also, der wird auch als Querdenker bezeichnet oder sowas. Aber da sieht man vor allem mal, was sie da für ein, wie soll man sagen, wie sie sich wehren dagegen, dass mal eine andere Meinung da gehört wird oder eine Rolle spielt. Ja. Das grenzt ja irgendwie an Gewalt oder so. Der ist jetzt seinen Job los, ne? Was ist das für eine Sache? Und kriegt ein Disziplinarverfahren. Alle 200 Ärzte kriegen ein Disziplinarverfahren deswegen. Ne? Also, was machen die da? Wie übel hart schlagen die zurück. Ich finde das ganz schön krass. Also, ja, bei der Gelegenheit, ne? Kann ich nur empfehlen, den Sönnigsen sich mal anzugucken, mal ein bisschen was anzuhören. Dann kriegt man eben ein paar Argumente auch für die andere Seite mal, die Quarks ja nicht sehen will, nehme ich an, ne? Oder, ja, man kann eben nicht. Hast du gerade etwa Munition für Diskussionen am Weihnachtstisch? Hau raus. Noch 3,5 Minuten, komm, hau raus. Kannst ja nochmal wiederholen. Was denn von dem Sönnigsen das? Nein, habe ich jetzt gar nicht. Und ich nehme für mich vor allem noch mit, dass es einfach auch Zeit braucht, ne? Dass es nicht mit einem Gespräch getan ist, jemanden zu überzeugen, sondern dass das echt ein Marathon ist, wenn man jemanden versucht, da wieder rauszuholen. Pia Lamberti, ganz herzlichen Dank für deinen Einsatz. Menschen, ne? Man muss Leute entschärfen. Man muss, wenn man merkt, die sind wirklich verbohrt und sauer und sowas, man muss versuchen, die einfach wieder ein bisschen zu Gelassenheit zu bringen. Das reicht schon. Man muss ja die Leute nicht überzeugen. Die dürfen sich nicht. Manche Leute steigern sich so in die Thematik rein, ist echt traurig. Und das sind ja in der Regel Leute, die euch am Herzen liegt, also seid nett zu ihnen. Es langt ja auch schon, wenn du ihnen neue Ideen gibst, die außerhalb ihrer Komfortzone liegen und sie einfach mal diese bewerten können, nachdem, ob sie zustimmen oder nicht. So, wenn es dafür eine Seite gäbe, das wäre doch mal was, oder? Hier heute bei uns am Quarks Police Department. Vielen herzlichen Dank, dass du uns unsere Fragen beantwortet hast und auch die vieler unserer Hörerinnen und Hörer. Jetzt geht's für viele vielleicht ein bisschen besser vorbereitet ins Weihnachtsfest oder in die Diskussion. Ich glaube, das Pia, ganz herzlichen Dank nochmal. Alter, und was diese Stadt. Jetzt, wo ich das Police Department gehört habe, da geht es mir natürlich direkt besser, ey, zu Weihnachten. Und sie glauben wirklich, sie helfen Menschen, irgendwie ein besseres Weihnachtsfest zu haben mit ihrer Spalteransprache, mit diesem gewinn die Diskussion, wenn du da reingehst. Wir zeigen dir, wie du die Diskussion gewinnst. Genau, belehr deine Verwandten oder so. Und zur Erinnerung, das war diese Sendung, die Nemi El Hassan moderieren sollte. Also Quarks jetzt die Hauptsendung. Das ist ja hier wahrscheinlich nur so ein Ableger-Podcast von denen unter dem Label, aber ja. Ja, zu ihr passt das aber auch ganz gut so, diese Aufstachelei. Also, vor allem zu dem, was wir so gehört haben, ne, also die Frage da im Text, und was hilft, wenn sachliche Argumente nicht mehr durchdringen? So, ja, einfach eine Grenze setzen, das kann man ja auch machen, ist auch okay, so, ja, super, klar, klar. Hm. Hier habe ich noch die ultimative Checkliste, auch hier von QAnon vom WDR. Ja, wir haben gleich die Oma ausgeladen, als wir das gesehen haben. Von Quarks Anon. Also wie hoch ist das Corona-Risiko bei eurem Weihnachtsfest? Fragezeichen. Was trifft auf euch zu? Jetzt haben wir hier, das Risiko steigt und das Risiko sinkt. Beides mit einem Pfeil nach unten. Auch sehr gut illustriert. Und da haben wir hier die 99-jährige Oma feiert mit, haben wir auf der Seite, Risiko steigt. Ein oder mehrere Familienmitglieder sind ungeimpft, Risiko steigt. Der Enkel hat in der Adventszeit viel gefeiert, Risiko steigt. Alle 16 Cousinen vierten Grades kommen mit Kindern, Risiko steigt. Risiko wofür? Für eine gute Zeit oder was? Ihr seid alle geboostert. Ja. Ich meine, der 99-jährigen Oma geht es sicher besser, wenn sie in ihrem Seniorenheimzimmer oder im aufgewärmten Truthahn auf der Mikrowelle sitzt. Okay, und aber diese Grafik. Der Pfleger reinkommt in voller Verpackung oder so. Yeah. Diese Grafik ist Quatsch. Diese Grafik ist absoluter Quatsch, weil diese Dinge, die auf Risiko steigt und Risiko sinkt, zwar intern so dem gesunden Menschenverstand ganz klar sind, so, ne, aber die sind nicht gegenseitig ausschließend. Und das ist ein Problem, denn du könntest sowohl eine 99-jährige Oma haben, die mit dir feiert und ihr seid alle geboostert, ein oder mehrere Familienmitglieder sind umgeimpft. Und das Essen und Bescherung sind kürzer als 2 Stunden. Ja, deswegen steigt und fällt das Risiko da, ja. Aber ja, jetzt kommen ja die besten Sachen auf jeden Fall. Essen, weil wenn der Enkel in der Adventszeit viel gefeiert hat, ist er doch geimpft oder genesen. Essen und Bescherung sind kürzer als 2 Stunden, ja. Wir hetzen so richtig schon rum und atmen alle ganz, ganz doll dabei beim Essen und Bescherung sind kürzer als 2 Stunden. So. Also es klingelt an der Tür, dann kommt nacheinander ein Familienmitglied rein und dann schnell spachteln. Am besten das Essen pürieren, durch einen Strohhalm trinken. Weißt du was? Aber ganz wichtig, kein Plastikstrohhalm. Okay, Chris, das geht mir nicht weit genug. Du sollst die Geschenke auch mitpürieren ins Essen. Dann haben wir ein neues Konzept. Zu Weihnachten gibt es dann nicht All You Can Eat, sondern All You Can Beshare. Die Geschenke sind das pürierte Essen. So, also. Solange noch kein Impfstoff für das Christkind zugelassen wurde, ist niemand wirklich sicher. Wahrscheinlich. Sohnemann, hier hast du dein neues Fahrrad in Form von Aluminiumtabletten. So, nimm. Aber so richtig Glorio-esque finde ich Vorschlag 3. Ihr seid mega vorsichtig. Ja. Abstand, Lüften, FFP2-Masken. Ja, du sitzt da so in einem arschkalten Esszimmer. alle 3 Meter auseinander an verschiedenen kleinen Tischen, die da extra aufgestellt wurden. Und dann rufen sie sich die Corona-Argumente gegenseitig zu. Alle sollten Abstandshölzer mitbringen. Ja. Währenddessen schlürfst du deinen Soja-Truthahn-Braten-Smoothie mit Fahrradgeschmack. So. Aber du musst echt vorsichtig sein, die Abstandshölzer nicht mitpürieren, weil sonst sind die nutzlos. Weißt du, was ist, wenn ich eine FFP2-Maske püriere? Hilft das dann auch? Ja, das wird helfen. Das wird helfen, dass die Bescherung kürzer als 2 Stunden ist. Ich möchte auch die These aufstellen, dass es keine Familie gibt, wo es 16 Cousinen vierten Grades gibt und man ist nicht mit mindestens der Hälfte verstritten. Du wärst überrascht über den demografischen Wandel. Ja, da wird aber kein Weihnachten gefeiert. Das ist der Vorteil wahrscheinlich. Ah ja, okay. Ja, wo sind eigentlich diese Sachen? Ja, wo Zuckerfest ist, dann wahrscheinlich schon wieder wärmer, aber wahrscheinlich, ne? Ihr habt Vorurteile. Ja, aber gerade bei diesem, ihr seid mega vorsichtig, Abstand, lüftet FFP2-Masken. Ich habe jetzt hier echt so ein Bild vor mir von Leuten, die hastig ihr Essen in sich reinschaufeln, nach jedem Schaufeln und wieder Schwung holen, wieder ihre Maske sich davor schieben. Und im Hintergrund bläst irgendwie der Wind rein. Und man hat quasi die Fäuste auf dem Tisch, um sich nicht zu verprügeln wegen der Querdenker-Ideologie. Und, ja. Das mit den Masken, das ist ja echt absurd, ey. Aber davor, ich frage mich auch bei dem Punkt wirklich, was Sie meinen mit den 2 Stunden. Das, geht man dann wieder nach Hause oder geht man jeder in sein Zimmer oder wie? Was ist denn anders nach der Bescherung? Warum ist nach der Bescherung weniger Ansteckungsgefahr? ich glaube, die möchten einfach, dass du nicht länger als 2 Stunden in diesem geschlossenen Raum bist, weil und dann das Virusniveau dann so hoch ist in der Luft. Aber wenn ja, also dann muss man wieder nach Hause gehen oder was? Dann kann man ja gleich, können Sie das ja ehrlicher formulieren, dass irgendwie die ganze Zusammenkunft nicht länger als 2 Stunden dauern soll. Falls das so gemeint ist, ich verstehe es nicht. Haben wir schon Weihnachtsfeiern per Drive-In probiert? Per Drive-By eher so, weißt du, fährst du vorbei. Hier hast du Essen, gib meine Geschenke Füße. Warum? Es gibt doch Zoom, reicht doch völlig. Also jede Zoom-Weihnachtsfeier wäre stilvoller als eine Weihnachtsfeier mit Quarks-Ratgeber. Und du verschenkst dann einfach ein paar NFTs an die Kinder. Weißt du, dann stell dir mal vor, du bist so ein Typ, der das alles einhält, weißt du so, du hältst dich komplett auf Linie, weißt du so, und dann hockst du allein im Raum, ohne Geschenke, ohne Baum, sagst so, ja, das ist gesund, das funktioniert jetzt, mir geht's ja, gut. Ja, vor allem du sitzt dann da ohne Geschenke alleine in dem Raum und hast dir beim letzten Einkauf im Lidl Corona geholt. Ja. Ja. Aber die Quarks-Polizei hat einfach noch nicht die Kompetenzen. Da, um das zu die würden das gerne machen. Die das würden das gerne machen. Ja, aber auch alle sind gründlich getestet. Ein Schnelltest reicht nicht. Das heißt, die sollen alle irgendwie die Tage vorher einen PCR-Test beim, ja, steht beim unten drunter, im Kleingedruckten. Ja, Schnelltest für mehrere Tage. Ja, wenn das einer verlangen würde, wäre die Familie für mich gestorben. Ist denen klar, was ein PCR-Test kostet und dass eine Familie mehrere Mitglieder hat und dass dann Leute mit wenig Geld schon mal gar keinen Weihnachten feiern sollen. Besonders also so die Leute, die 16 jetzt. Cousins haben. Ja, ja. Ja, der Rex sagt, der verschenkt Booster-Gutscheine. Das ist natürlich auch eine echt gute Idee zu einer. Der Kommentar dazu von dem Twitter-User ClearSky, der schreibt da, finde ich alles wichtig und gut und bedanke mich für die erneut tolle Übersicht. Aber könnten wir alle bitte mal das Mega weglassen? So Zwinker-Smiley. Mega weglassen. Und dann darunter so Muschelgeschubse antwortet, das fände ich auch mega gut. Was ist bei den Leuten falsch, dass sie einfach dann einfach sich ein Wort rausgreifen, selbst wenn sie zufrieden und glücklich sind mit allem und sie trotzdem irgendwie rummeckern müssen dann? Also Mega ist bei mir, beim Mega-Tandoor ist das ein Döner mit extra viel Fleisch und ja, aber und lass das Käse. Mega bitte weg, okay? Ja, wenn ich das Mega weglasse, kriege ich nur Normalfleisch und keinen Käse. Eieiei, Kommunikation ist ein Werkzeug. Wohl. Ja, aber Mega ist fast schon ganz nah dran an Mega Man. Und das war ein Typ und der hatte eine Wumme als Hand. Und das ist hier sexualisierte Gewalt. Also, ich dachte mal, es wird auch nicht mehr lange dauern, bis die Leute merken, dass Mega so ähnlich wie das andere Wort klingt. Und Mager? Zum Beispiel, ja. Jäger. Was glaubt ihr, wie lange es dauert, bis die Impfung für Ungeimpfte kostenpflichtig wird? Was mich noch interessieren würde, ich meinte, bei euch gelesen zu haben, dass man ja nur noch eine gewisse Anzahl Leute bei euch in die Wohnungen reinlassen darf. Kontrollieren kann das ja niemand. Also erst ab 28. Aber wie will man das dann durchsetzen? Gar nicht, weil es die gilt Leute ja. Leute machen also, das, die gehorchen schon. Also davon gehe ich halt tatsächlich aus. Das Lauterbach-Zitat, das auf Twitter ein bisschen rumschwirrt, dass die Unverletzlichkeit der Wohnung kein Grund sein dürfte, das ist Fake. Also das hat er nicht gesagt, soweit ich das mitgekriegt habe. Und das steht letzten Endes. Also die Unverletzlichkeit der Wohnung steht noch. Und wenn die rein wollen und kontrollieren, dann sollten sie einen Durchsuchungsbefehl mitbringen. Oder geht man vielleicht darauf, dass die Nachbarn dann einfach einen denunzieren und selbst wenn, was könnte da passieren? Können die Gefahr einen Verzug vortäuschen oder ja, so, das ist Leute, eigentlich nicht, ne? Leute, der rote Faden hier ist, der Weihnachtsmann kommt vorbei, gibt die Geschenke ab, ja, dann bedankt er sich freundlich innerhalb von so 20 Minuten für das Essen und die Bescherung so, und dann geht er, ja, und dann, sobald er draußen ist, holt er so ein Walkie-Talkie raus und sagt so, die sind ungeboostert, da sind 16 Cousinen drin. Zählt der Weihnachtsmann denn zu einer Person des eigenen Haushaltes? So ist das ja geregelt bei uns. Der ist doch viel an der frischen Luft. Eigentlich ist der ja nicht gefährlich. Hm. Ja. Der ist der Superspreader. Von Geschenken. Alter, Omikron. Ja, also ist... die ganze Sache mit der Unverletzlichkeit der Wohnung, darauf würde ich mich nicht verlassen. Da hat es schon Fälle gegeben, wo da halt durchgegriffen wurde. hauptsächlich bei irgendwelchen Geschäftsräumen, nicht in Privatwohnungen, aber das ist ja auch schon vorgekommen. Schreibt man halt irgendwas anderes hinterher dann in den Bericht oder so. Ja. Solange man nicht irgendwelche Senatoren Pimmel nennt, ist die Gefahr, glaube ich, relativ wahrscheinlich. Muss ich direkt wieder an den Film Brazil denken von Terry Gilliam. Der Film, schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, den gebe ich mir heute. Ja, der ist super. Ja. Aber deprimierend. Der beginnt ja auch damit, dass wir bei der einen da an Weihnachten durch die Wand kommen. Ja, aber auch, man muss ja die Vorgeschichte erzählen, wie die Fliege in die Schreibmaschine geraten ist und deswegen der Name falsch geschrieben wird. Genau. Battle wird zu Tattle. Ja, aber war die Fliege geboostert, will ich wissen. Dann sind sie nicht beim Robert De Niro aufgeschlagen, sondern bei dem Unschuldigen. Wobei, weißt du, Omikron hat ja eine viel schnellere Inkubationszeit, also von so ein paar Tagen. Das heißt, wenn du da hingehst und dann irgendwie doch Omikron bekommen solltest, dann weißt du viel schneller, was da los ist und dass du es hast, haben könntest, ja. So, und von daher ist es doch eigentlich ein gutes Ding. Man könnte sich da doch eher entspannen, weil ich verstehe schon bei der Delta-Version, wo es da 2 Wochen dauert und man halt nicht weiß, wer es haben könnte und wie lange dann im Nachhinein, wenn du dich angesteckt hast, das sich verbreitet. Aber mit Omikron ist es doch eine schnellere Inkubationszeit und somit schneller klar, wer es hat. Wir haben, Stand jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr als 3.300 bekannte Omikron-Fälle in Deutschland und einen bekannten Toten. Das ist eine Sterblichkeit im Promille-Bereich. Wie viele Leute sind in Deutschland? Was ich eh nicht verstehe, ist, warum wir uns so um die Inkubationszeit Sorgen machen, wo wir doch in Deutschland sind und nicht in Kuba. Oh. Hallo. Also wenn das jemand am Weihnachtstisch bringen würde, dann wäre ich mieser gelaunt, als wenn jemand mit Querdenken anfangen würde. Also genau, aber wann kommt die Wortfolge dazu? Schlechte Wortwitze am Weihnachtstisch. Ja, Affe, Mars Affe, was ist denn die Zionszeit? Aus Kuba. Und das ist jetzt unsere Weihnachtsgeschenkempfehlung, oder? Oh, das ist ja bestens. Wer ist das denn? Ja, so ein krude Thesen. Ach. Ja. Genau, das ist das Buch von unserem Gast. Und auf jeden Fall sofort bestellen, auch wenn man es nicht mehr verschenken kann. Ein Geschenk für jeden. Und gibt es jetzt auch Bei Amazon kann man sich genau ganze Geschenke Gutschein ausdrucken oder so. Aber bitte so innerhalb von 2 Stunden kaufen und durchlesen, ja. Und dann? Dass man es dann noch zurückgeben kann, oder was? Nee. Die Anspielung auf diesen Leitfaden da. So, innerhalb von 2 Stunden essen und bescheren. So. Ach so. Das kann man nur mit Maske lesen. Kannst du dich besser streiten mit deinen Familienmitgliedern wieder. Ja, genau. Ja. Aber ja, das ist ein gutes Buch. Hat es hier jemand gelesen? 5 Sterne, 47. Ich habe es angefangen, aber jetzt warte ich auf das Hörbuch. Ja, ich denke, wenn so Leute wie ihr, die so auch über diesen Kram reden, also es geht halt um diesen Rassismus, also Antirassismus in Anführungsstrichen, und aber auch von da im weiteren Sinne Wokeness. Und da wird vieles euch halt bekannt vorkommen, ne? Also ich kenne das ja auch mit so ähnlichen Büchern. Wenn ich jetzt Cynical Theories lese, als jemand, der sich seit Jahren damit beschäftigt, ist dann vieles jetzt nicht neu. Aber es war halt so primär gedacht für Leute, die jetzt nicht völlig unbeleckt sind. Also ich kenne solche, die irgendwie davon gar nichts mitkriegen, so von Wokeness und diesem Antirassismus und so. Und die checken überhaupt nicht, was das Buch will. Also gar nicht so. Aber Leute, die schon mal drüber gestolpert sind, und davon gibt es ja viele, die das so um sich herum wahrnehmen und sehen, das ist irgendwie komisch und check ich irgendwie nicht. Und es ist irgendwie, dass man jetzt nicht mehr Antidiskriminierung macht, sondern so Gegendiskriminierung, so im Sinne von Ibram Kendi, ne? Dass man sozusagen wieder so eine Ungleichheit in die andere Richtung etabliert, dass Leute das wahrnehmen und das merken, dass das irgendwie nicht konstruktiv ist. Und so für solche Leute, die sozusagen das Problembewusstsein haben, aber nicht so richtig artikuliert haben, glaube ich, für sie, das ist am ehesten die Zielgruppe und das ist auch am ehesten die, bei denen es gut ankommt. Du meinst also so ein bisschen, die Wahrnehmung ist die Grundimpfung und dein Buch ist dann der Booster. Genau. Ja, die Wahrnehmung weiß ich nicht genau. Ich meine, es gibt ja diese, was hatten wir letztens für ein Buch da von diesem komischen, wie hieß er denn nochmal? Das war auf jeden Fall aus einer gegenseitigen Sichtweise geschrieben, eher dann so für diese Dings und so. Und man merkt ja schon, dass die irgendwie die gleichen Vorfälle und so weiter bearbeiten, beschreiben, oder, ne, so von beiden Seiten. Und man sich da aber eben nicht einig wird, kann da aber prima die Argumente dann finden, beziehungsweise sich die andere Seite dann wenigstens mal anzugucken, damit man versteht, wie das dann gemeint ist, das ist schon sinnvoll, ne? Also für die Zuhörer hier, die jetzt das vielleicht mal irgendwo anhören, das Buch heißt Im Schatten guter Absichten, die postmoderne Wiederkehr des Rassendenkens von Sebastian Wessels. So, genau. Wollte ich nur mal so fürs Protokoll erwähnt haben. Ja, unser lieber Gast. Und diese Wiederkehr des Rassendenkens, das hast du ja als Titel gewählt, ist das denn auch eine Kernthese, die du in dem Buch aufzeigst, und hast du denn vielleicht auch einen Lösungsansatz? Ohne zu viel vorwegzunehmen? Ja, dass es so eine Art neues Rassendenken gibt, das ist ja offensichtlich. Das ist ja, dass Leute sagen ganz einfach, du, wenn du weiß bist, darfst du dich dazu gar nicht äußern oder so. Oder das ist ja Identitätspolitik, ja, sozusagen. Die Idee, dass man sich darüber, über diese rassische Zugehörigkeit, auch wenn man jetzt sagt, Rasse ist sozial konstruiert, trotzdem ändert nichts an dem Ergebnis oder an der Programmatik, dass sie halt sagen, du sollst dich über diese Rassenzugehörigkeit definieren und deine Identität darauf bauen und um auf Basis dieser Identität dann so eine Art, ja, Klassenkampf oder halt sozialen Kampf um Gleichberechtigung oder so zu führen. Das ist ja mit Rassendenken gemeint. Und die als Lösung ist ja eigentlich der Liberalismus, ist ja eine gute Lösung. Das argumentieren ja auch Lindsay und Pluckrose in Cynical Theories, dass du hast ja evident in Amerika zum Beispiel, wo dieser Antirassismus ja herkommt, aber auch in Europa, vor allem seit den 50ern oder 60er Jahren riesige Fortschritte gemacht, was so Toleranz angeht für Minderheiten oder Akzeptanz von Minderheiten. Und es hat ja in der gesellschaftlichen Diskussion kaum eine Rolle gespielt und ist jetzt wiedergekehrt. Mhm. Ja. Ja. Ja, vor allem, sie führen das, oder wie soll man sagen, sie versuchen das so von hinten durch die Brust ins Auge einzuführen und ja, den Leuten unterzujubeln, ohne dass sie es merken, aber die merken das irgendwann. Und wenn diese Theorien auf gesunden Menschenverstand treffen, dann sind die in der Regel schnell, wenn dann doch eben auch hart kritisiert und so weiter. Noch die Vorgehensweise dieser Leute, weißt du, die wirkt auf mich so, wie als hätte man Marxismus genommen und ihn dann auf Kulturebenen dann bezogen und übersetzt. So, ja. Ich weiß nicht, gibt es da einen Begriff für? Weiß ich nicht. Ja, Kulturmarxismus gibt es. James Lindsay spricht jetzt neuerdings von Identity-Marxism. Und er will auch ein Buch dazu rausbringen. Also da wird man dann mehr dazu lesen können. Also der Postmodernismus ist ja nicht direkt ein Abkömmling des Marxismus, aber trotzdem hat es im Ergebnis dann Ähnlichkeit, ja, würde ich auch sagen. Vulgärsozialismus ist der Blau immer, ne? Werden wir in 5 Jahren leise am Ende des Streams Identitätsmarxismus sagen, statt Kulturmarxismus, wer weiß. Immer diese Identitären, ey. Und da müssen wir nicht den Kellner. Genau, deswegen ist es auch keine linksliberale Richtung, sondern eine Linksidentitäre, die vertreten. Ging das zu den Rechtsidentitären. Ja, liberal ist da nichts. Ja, das finde ich auch. Ja, es gibt am Rande der Wokeness gibt so Halbliberale, die sozusagen das im Kopf nicht ganz klar haben. Oder, ne, aber der Kern, also die Quelle der Postmodernismus, also diese Theory, diese postmodernistisch informierte Social Justice Theory, ist in keiner Weise liberal. Ja, zu sagen, der andere darf eine Meinung haben und die eine Meinung des anderen auszuhalten, das sind schon zwei Paar Schuhe, ne? Ja, ich denke, das sind einfach Menschen, die mitlaufen wollen, die sich selber als liberal sehen und einfach nicht begreifen, was für eine autoritären Geschichte sie da hinterherlaufen. Spielst du da auf gewisse Kandidatinnen von der FDP in Hannover an? Nicht nur sie, also ich spiele da auf große Teile der Julis und der Jüngeren und also Konstantin Kuhle und Co. Liberalen an. Ja, absolut. Ja. Ohne die könnten die Woken ja gar nichts reißen, weil sie zu wenige wären. Hütet euch vor Liberalen, die nur reden, die nur prahlen, aber arm an Taten sind. Ja, das macht erst bei euch im Haus. Ich Tschüss. Ja, ja. Ich glaube ja, für die irgendwie meine Wenigkeit ist es ja relativ mühsam. Ich gehöre ja eigentlich in diese Opfergruppe und finde das, was diese Leute machen, ja eigentlich wirklich schrecklich. Also bin ich ja eigentlich ein Feind für die. Nein, du bist ein Token. Was du bist, ist ein Token. Ja. Ach, super, jetzt werde ich auch freudig. Feministen haben so dritte Welle, postmoderne Feministen haben sich den Begriff überlegt davon, dass wenn Frauen jetzt sagen so, die brauchen keinen Feminismus, weil die haben schon Rechte und wollen Verantwortung haben und denen geht's gut so, die haben Menschenrechte, alles nice, die dann sozusagen nicht mitziehen wollen mit dem Feminismus, so wie er jetzt aktuell noch ist, ne? So, Feministen haben sich für diese Leute einen Begriff überlegt, nämlich, dass diese Frauen haben internalisierten Frauenhass. Die sind so ausgebeutet von dem Patriarchat, dass sie nur diese Regeln gelernt haben und natürlich können sie da nicht weiter irgendwie rauskommen. Also brauchen sie erst recht Feminismus. Du hast da leider die Ausgabe vom letzten Jahr. Es gibt inzwischen den Begriff White Backlash of Color. Ja, der ist super. Klar, ja. Also ich meine, du wärst eigentlich, ja, weil du ja so gesehen wirst, als seist du in der Minderheit so von irgendwie phänotypischen Faktoren, keine Ahnung was, ne? So würden sie dich einfach als Onkel Tom bezeichnen, weißt du? Nee, vor allem gibt es ja auch Frauen, die nicht von Patriarchat profitieren, ne? Du verstehst es nicht, Opex. Er ist nicht mehr Onkel Tom oder irgendwas, er ist weiß. Dadurch, dass er sich mit uns praktisch, uns privilegierten Weißen in der Form solidarisiert, ist er auch weiß. Er arbeitet für unsere Interessen, so sehen die das ja. Wir arbeiten gegen die Interessen der Minderheiten. Er arbeitet für unsere Interessen. Also ist es White Backlash of Color, das heißt also weißer, ein weißer Gegendruck von Menschen mit anderer Hautfarbe. Also völlig irre Konstruktion. Also man könnte ja auch, wenn man schon so weit ist, so mentale Gymnastik zu machen, ja, nur um wieder zu seinem ursprünglichen Punkt zurückzukommen, so, man könnte auch eigentlich sagen, hey, es ist komplexer als Hautfarbe und deswegen ist das irgendwie komplett irrelevant. So, könnte man sagen. Also was man zusammenfassend sagen kann, ist: Abi, willkommen im Team, frohe Weihnachten. Das wünsche ich euch auch. Frohe Weihnachten. Abi, wir sind jetzt alle im Team mit dir. Alle im Team. Und mir wäre es auch ganz lieb, wenn wir ganz schnell als Team zu dir kommen könnten, weil die Schweiz ist mir derzeit deutlich lieber als mein eigenes Land. Ihr seid ja, alle hier willkommen. Vor allem hat der Schnee. Das, ja, weiße Weihnachten. Aber hast du auch Platz? Hast du nicht mal welchen übrig, bisschen Schnee für uns, Arne? Ja, bis der bei euch ist, ist der wahrscheinlich wieder geschmolzen. Ihr könnt eure Geschäfte mal woanders abwickeln. Also da ist dieses Land so weit voraus und die haben immer noch keine Geschichte. Deswegen Bescherung in 2 Stunden, jetzt habe ich verstanden. Der Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren, den kennt heute jedes Kind. Dieser weiße Schnee. Schmäh. Heterosexuelle, weiße, männliche, westliche Schnee. Cocaine ist a hell of a drug. Wir könnten ja Schnee vielleicht auch färben in Zukunft, damit er nicht mehr nur weiß ist. Ja? Dass wir irgendwelche Flugzeuge haben, die sprühen dann Chemikalien über die Schneewolken und dann. Ja, Junge, das ist aber nicht, das wäre nicht so gut. Es ist ein perfektes Beispiel. Wenn dir die Farbe vom Schnee nicht gefällt, dann zieh eine Sonnenbrille an, anstatt allen anderen den Schnee irgendwie durch Steuergelder. Ja, du kannst ja auch einfach so lange suchen, bis du den gelben Schnee findest. Es gibt ja tatsächlich die Idee verschiedene Bereiche der Welt mit weißer Farbe oder so anzumalen, damit die Sonne besser zurückstrahlt und das wäre dann positiv. Ja, aber gelben Schnee gibt es doch in Japan, so asiatischer Schnee. Du bist nie den Huskies gefolgt. Kommt auch immer Regen unter. Ja, wollen wir zum Ende kommen? Oder sind wir schon fertig oder was? Ich dachte vielleicht jeder noch was Positives oder so. Ja, dann sagt gerne jeder was Positives, mir fällt nichts ein. Auf der Suche nach Positiven bin ich leider auch ein bisschen gescheitert. Normalerweise haben wir ja den weltweiten Trend, dass es immer weniger Leute gibt, die in Sklaverei gehalten werden. Immer weniger Leute sterben an Hunger, immer weniger sterben an Krankheiten. Aber das hat sich in den letzten 2 Jahren alles so ein bisschen verändert. Ihr wisst alle warum. Ich kann versuchen, ein bisschen positiv zu philosophieren. Es wird heute Abend positiv denken. Es kann nicht mehr viel schlechter werden, sagen wir so. Ja, erstens das und zweitens, es wird auch heute Abend wieder ganz, ganz viele Familien geben, die gemeinsam am Weihnachtsessen sitzen sich da unterhalten, eine gute Zeit haben, sich nicht von dieser politischen Scheiße runterziehen lassen werden, wie normale Menschen miteinander reden. Ja, hoffentlich. Ja. Und so wie jedes Jahr das weitermachen. Und daran wird kein Quarks-Artikel jemals etwas ändern. Ja. Ich weiß ja nicht, ob es positiv ist, aber ich habe eine Möglichkeit eventuell gefunden, wie man, wenn eine Impfpflicht kommt, das zumindest für eine Weile wohl vor sich herschieben kann noch, wenn man sich eben bescheinigen lässt, dass man nicht genau weiß, ob man gegen irgendwelche Stoffe, die da drin sind, von denen man ja auch nicht so genau weiß, was das ist, dass man dagegen allergisch, nicht weiß, ob man dagegen allergisch ist. Und dann muss das eben abgeklärt werden vom Allergologen und das dauert natürlich eine Weile. Ich kann auch also, was Positives sagen. Stärkt eure Abwehrkräfte gegen den Kulturmarxismus. Ja, euer Immunsystem, das muss fit bleiben. Ja. Tja, ach ja, ein Tipp noch. Bevor ihr euch den neuen Matrix-Film anguckt, guckt ihr euch lieber nochmal den ersten an, dann habt ihr ein positiveres Erlebnis. Apropos Filme, ja, ich würde als positive Empfehlung für die Weihnachtstage aussprechen, sich schöne alte Filme anzugucken, weil ich merke jedes Mal, wenn ich einen richtig guten alten Film sehe, wie sehr mich das berührt, dass da sich noch Mühe gegeben worden ist mit dem Drehbuch, dass da sich noch Mühe von den Schauspielern gegeben worden ist. Ich glaube, ich hatte letztens schon mal erwähnt, dass ich den Arabeske mit Gregory Peck und Sophia Loren gesehen habe und mich für 2 Stunden echt mal komplett abschalten konnte. Was mir bei heutigen Filmen halt nicht gelingt, weil es halt diesen Trend gibt, dass jeder Mist irgendwie einen Subtext haben muss und irgendwie auf gesellschaftliche Probleme hinweisen muss. Und das, ich finde es so erholsam, Filme aus den 60ern zu gucken in dem Zusammenhang. Und da gibt es ja sicherlich auch im Weihnachtsprogramm genug von und bei eurem Video-on-Demand-Anbieter. Und ja, macht euch eine schöne Zeit mit Sachen aus einer besseren Zeit. Ja, dazu würde ich auch direkt noch die Empfehlung. Das Apartment von Billy Wilder ist so mein Lieblingsweihnachtsfilm eigentlich. Müsst ihr auf jeden Fall auf Englisch gucken. Gibt's ganz, also die Dialoge sind richtig klasse. Auch ganz viele Sachen, die später in dem Film nochmal wieder referenziert werden, die nur so nebenbei irgendwie gesprochen worden sind. Das bin ich mal wieder, wenn ich den sehe, ganz baff, wie eng der halt strukturiert ist. Wie viele Gedanken da halt reingeflossen sind. Und fällt mir auf. Also, richtig. Ja, kann man schon vermissen heutzutage, so gute Dialoge. Also wenn wir hier schon Filmempfehlungen raushauen, ist zwar kein Schwarz-Weiß-Film, aber dennoch Falling Down. So, das ist auch ein Weihnachtsfilm. Da geht es um einen Vater, der halt da auf dem Weg ist zu seiner Tochter, ja, und der will ihr so eine Schneekugel mitgeben und erlebt verschiedene Sachen so. Und der Film ist auch ein richtig gutes Ding. Es ist ein sehr guter Film, Falling Down. Ist es ein Weihnachtsfilm? Wenn du es sagst, glaube ich es. Ja, es ist ein Weihnachtsfilm, genauso wie auch Die Hard ein Weihnachtsfilm ist, ja. Ja, das stimmt natürlich. Die Hard ist kein Weihnachtsfilm. Die Hard ist der einzige Weihnachtsfilm, der je existiert hat und der jemals existieren wird. Und wenn ihr die kurze Version von Falling Down sehen wollt, dann schaut euch das Foo Fighters Video zu Walk an. Oder macht Liegestütze, da seid ihr auch am runterfallen. Ich mache nur Knie. Ihr könnt ja auch nochmal, ich sehe, einige Leute haben schon angefangen im Chat, aber haut ruhig mal raus, welche Filme ihr euch zu Weihnachten empfehlt, dann haben wir hier auch nochmal ein bisschen. Da ist Casablanca wurde erwähnt, Breakfast at Tiffany's wurde erwähnt, der Film Fat Man wurde erwähnt. Weihnachten bei Hoppenstedts. Arcane wurde erwähnt. Ein Klavier. Kabarett wurde erwähnt. Und wenn wir ernsthafte Vorschläge wollen, das ist jetzt kein Weihnachtsfilm, aber wer Zeit rumkriegen will, Julius Cäsar gibt es, glaube ich, sogar auf YouTube. Ist, glaube ich, 4 Stunden lang gefühlt. In der Realität, glaube ich, 3. Ben-Hur wird wohl auch wieder laufen oder so. Ne? Wunderschöner Film. Julius Cäsar, welche Version meinst du denn da? Brando und ich warte, ich suche es raus. Ach nee, Ben-Hur kommt ja mal zu Ostern, ne? Ja, Ben-Hur ist eher ein Osterfilm. Ja. Ich habe auch so von so einem Film gehört, den Netflix gemacht hat. Dieses Cowboy Bebop Remake soll auch gut sein. Also wenn ihr albern hier, ich glaube, wenn ihr einen Film schauen wollt, bei dem ihr politisch nicht abschaltet, sondern komplett durchglüht, guckt euch auf Netflix Cuties an, ja. Ich meine den von 2002 mit Jeremy Sisto als den von Uli Edel. Okay. Ihr guckt einfach nicht so viel Fernsehen, sondern lest mal ein gutes Buch hier im Schatten. Ja, geht in den Wald. Mein Lieblingsleser ist ja immer noch der aus Rome, muss ich sagen. Jaron Heinz. Habt ihr das mitgekriegt mit dieser TikTok-Tante, die im Moment überall auf YouTube rumgereicht wird, die behauptet, dass das römische Imperium nicht existiert hat? Ich bin immer noch bei der Alliteration hängen geblieben von der TikTok-Tante. Das ist extrem lustig, so eine typische, also wirklich so eine absolut typische woke, bunte Haare, Problembrille, vorwurfsvolles Auftreten und die sagt dann halt, Rom hat nie existiert, Latein ist im 15. Jahrhundert von der spanischen Inquisition erfunden worden und wir werden alle belogen, wir Schlafschafe. TikTok war dann nicht die Jasmina Schick? Ja, Jasmina Banaschik. Banaschik, genau. Ja, und der irgendwie der deutsche Geschäftsführer oder was? Oder Head of Communications von TikTok ist angeblich auch schon seit dem Sommer kaltgestellt aus irgendeinem Grund. Also irgendwas läuft da auf. Krumm. Ach ja, apropos kaltgestellt und so. Werde ich, glaube ich, auch am Sonntag nochmal euch ein bisschen was zu erzählen, aber ich habe jetzt die Woche über gesehen, diesen Dokumentarfilm, der extra nach der Berlin-Wahl geschoben wurde vom RBB, beziehungsweise im Auftrag des RBB über diese Geschichte mit Hubertus Knabe und der Gedenkstätte in Hohenschönhausen und heißt Sondervorgang MeToo. Okay. Gibt es auf der Webseite vom RBB, ist eine richtig gute Dokumentation, auch richtig fair, also ich werde das wahrscheinlich am Sonntag noch ein bisschen mehr drüber erzählen, hat mich richtig beeindruckt, wie vernünftig, also da merkt man mal wieder, wie so eine Dokumentation und so Sachen normalerweise sein sollten. Da werden alle Leute zu Wort gebracht, die können da ihre Sachen da erzählen und dann zeigt man auch mal Dinge, die das quasi auch bekräftigen, was die sagen, auch wenn die jetzt quasi die Bösen, sag ich jetzt mal so, sind in dieser Geschichte, also halt von diesen Linksparteipolitikern da, denen man da ja quasi vorwirft, da eine Intrige gegen den Knabe gemacht zu haben. Und das ist auf der anderen Seite, das ist unvorstellbar. Also wenn das jetzt irgendwas anderes gewesen wäre, irgendwie gegen Hans-Georg Maaßen oder irgendwen, dann hätten sie da nur irgendwelche Experten aus dritter Hand irgendwie erzählen lassen, die dann irgendwas da erzählen, was der angeblich will und macht und tut und so, wie rechtsradikal der eigentlich ist. Und das war in dieser Dokumentation auf jeden Fall nicht der Fall. Das war total fair. Und Sondervorgang? Sondervorgang war es, glaube ich. Sondervorgang. Sondervorgang war doch, glaube ich, in der DDR in so einem Akteneintrag. Das ist irgendwie was, ne, dass sie beobachtet wurden oder sowas. Zersetzungsgeschichten waren das, glaube ich. Aber ja, das soll er ja auch dran anspielen. Ich weiß auf jeden Fall, dass das Museum Hohenschönhausen, ich weiß nicht mehr, wie es jetzt ist, aber als der Knabe noch der Leiter davon war, ist eine sehr schöne Erfahrung. Vor allem, wenn man es hinbekommt, eine Führung zu kriegen mit ehemaligen Insassen, die dich dann quasi durchführen. Das ist wirklich... Sehr schöne Erfahrung ist überhaupt ja, ich bin vielleicht interessant besser formuliert, aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Und danach in ein Lokal und ein Lachsfisch. Oder also das ist jedenfalls das einzige... Der einzige Grund, den ich mir vorstellen könnte, freiwillig nach Berlin zu gehen, das ist wirklich hochinteressant. Berlin ist nur eine Verschwörung, um von Frankfurt abzulenken. Hallo. Also, besucht Berlin, bevor es geschlossen wird, okay? Und liebe Kinder, bitte, wenn euch jemand im Chat den Serbian-Film oder Baisemois empfiehlt, bitte erkundigt euch vorher, was das ist, bevor ihr das einfach anschaut. Was ist das denn? Wer hat denn das empfohlen? Ich weiß ja nicht. Oh. Erkundige dich eben erst. Hatte ich eigentlich letztes Mal schon Pick erwähnt mit Nicolas Cage? Ja, ich glaube schon. Ne? Den könnt ihr euch auch angucken. Pick. Wie das Schwein. Also Standard, wirklich unironisch, Mad Men als Show schauen, das ist auch so ein richtig... Mad Max fand ich auch super, ja. Nein, Mad Men! Da geht es um Batman, ja, den mit Michael Keaton. Und den Joker da, ne? Wenn ihr richtig gute Laune haben wollt, guckt Ted Lasso. Das ist eine Überraschung. Wenn ihr was Weihnachtliches Joker haben wollt, guckt euch Grinch an, ja. So. Ja. Hatten wir auch gerade schon. Ja, letzte Woche beim Krampus habe ich ja richtig was gelernt. Ich kannte das ja letztes Jahr schon nicht, als wir den Streamzyklus. Das war schon vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr. Oh, time is fleeting, ey. Krampus auf dem Campus. Hey, Shampoos ja, für Krampus, hieß unser Weihnachtsfilm von vor 2 Jahren. Wenn du dir den Krampus-Film kaufst, dann gehört er dir und das ist dann dein Krampus. Nee, so weit wollte ich es nicht kommen lassen. Ich konnte ja auch im Fernsehen, das reicht ja. Genau, das kann man natürlich auch machen. Alte Weltraum-Streams gucken. Gute Idee. Einfach die ganze Zeit. Gibt es ja ein bisschen Material. Ein bisschen in Gamergate schwelgen. Also. Weißt du was, geht einfach auf der Safe Space, guckt euch Denkfehler an, das ist das Weihnachtlichste, was man machen kann. Ich war auf dieser Webseite, sie hat mir keinen Spaß gemacht. Sehr gut, sehr gut. Okay, macht's gut, Leute. Schöne Weihnachten. Tschüss. Bis Sonntag. Fördert, was der Weihnacht dient. Verschmettert, was ihr schadet. Fördert, was dem Schlitten dient. Macht's gut und wir sehen uns am Sonntag.